Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Maleachi, Kapitel 3, Vers 6 bis 7. Denn ich bin der Herr und ich habe mich nicht geändert. Und ihr Nachkommen Jakobs, seid noch immer Jakobs Nachkommen. Wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht. Kehrt um zu mir, dann werde ich mich auch euch zuwenden, spricht der allmächtige Herr. Doch ihr fragt, warum sollen wir umkehren? Gott segne dieses Wort. Gleichbleibend. In diesen Bibelversen aus dem Buch Maleachi im Alten Testament im dritten Kapitel lernen wir mehr, worauf es ankommt, zu verstehen, dass Gott gleichbleibend ist. Gleichbleibend, also er verändert sich nicht, ja. Und nur kurz zu Maleachi, der Prophet Maleachi ist also im Alten Testament der letzte der sogenannten kleineren Propheten, ja. Es gibt also die größeren, die vier größeren Propheten im Alten Testament und dann auch zwölf kleinere Propheten. Und was es damit auf sich hat, kleine, heißt einfach, dass da weniger Text, dass die einfach kürzer sind, die Bücher, ja. Aber die kleineren Propheten, wo auch Maleachi zugehört, sind nichtsdestotrotz voll von gottgegebener Weisheit und Hoffnung und Hilfe und praktischer Hilfe. Und vor allem eben auch hier lesen wir, worauf es denn auch ankommt, warum Gott nun gleichbleibend ist. Und hier sehen wir im ersten Vers, dass Gott hier in seiner Aufforderung zur Umkehr, also Menschen haben sich von ihm abgewendet, deren Herzen sind hart geworden und die Herzen der Menschen sind von Gott abgewandt. Und er sagt gleich hier, ich bin der Herr und ich habe mich nicht geändert, denn Gott bleibt gleich, konstant, er ist gleichbleibend. Und wenn ihr das so durchliest hier, seht ihr zum Schluss sogar, wie Menschen dann fragen, warum sollen wir umkehren? Also die Menschen sind, viele Menschen da zu der Zeit, deren Herzen sind so erhärtet, dass sie gar nicht wahrnehmen, dass ihre Herzen von Gott abgewandt sind. Und Gott ruft sie hier zur Umkehr auf und versucht ihnen zu helfen, dass sie doch zu Gott zurückkehren möchte, dass sie zu ihm zurückkehren. Und wie auch wir gerufen werden, Christus ruft uns auch, ruft alle Menschen zu sich, aber die Bibel sagt uns auch, dass nicht alle zu Christus kommen werden. Leider, das ist leider so, aber wir selber tun gut daran zu verstehen, dass Gott sich nicht ändert, ja. Und wir haben ja also Gottes Versprechen. Also wenn Gott etwas verspricht, dann hält er das auch. Zum Beispiel, als Beispiel jetzt, geht mal rein in das Neue Testament und lest mal wirklich ein Evangelium durch. Sucht euch einen aus. Also Markus ist da, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes-Evangelium. Vielleicht fangt ihr mit dem Johannes-Evangelium an und schaut mal, wie konstant, also auch gleichbleibend Jesus Christus ist. Und das bezieht sich jetzt speziell auf seine Beziehung zu den Menschen. Jesus hat auch zwar viele Wunder vollbracht und das ist schon erstaunlich und soll auch nicht irgendwie vermindert werden, dass er diese Wunder vollbracht hat. Er hat diese Wunder vollbracht, aber worauf es ankommt, ist, dass es eben der Aufruf zur Umkehr auch durch Jesus Christus ist. Also bereut, ja, reuige, kommt zu mir, kommt zu Gott, kommt zu Jesus Christus als reuige Sünder. Denn ich bin derselbe, Gott sagt dasselbe auch im Neuen Testament, ich bin derselbe, ich verändere mich nicht, ich bin derselbe gestern und heute und für alle Ewigkeit. Und das ist, wer unser Herr Jesus Christus ist. Ja? Und Jesus Christus zeigt eben auch durch seine Wunder immer wieder auf sich selber zurück, auf Jesus Christus. Und hier auch wieder die Aufforderung zur Umkehr, Es ist eben so, es geht eben nicht nur darum, Gottes Gebote zu folgen, wie die Leute hier das eben nicht gemacht haben. Das ist ganz wichtig und das sollen wir auch tun. Aber vor allem ist es eine Herzensangelegenheit, dass wir eben Gottes Liebe, die gleichbleibend ist, seine Agape-Liebe wahrnehmen, denn sie ist konstant, gleichbleibend. Gottes Liebe ändert sich nicht den Menschen gegenüber. Und so ist es eben für uns, macht das uns Mut als Christen, als wir, die wir Jesus Christus folgen, dass wir hier eben Mut finden in Passagen wie zum Beispiel aus Maleachi, dem Buch Maleachi, oder in vielen anderen Stellen der Bibel auch, wo Gott eben uns als reue Sünder in ihren Erinnerung ruft, dass Gott sich nicht verändert. Gott bleibt gleich. Und das macht uns Mut. Gott ist unser Anker. Und somit eben auch die Bibel, Gottes Wort, bleibt auch gleich. Ja, dass wir also die Bibel nicht verändern oder Sachen interpretieren, wie uns dann die Sachen passen oder unserem Lebensstil anpassen, das ist falsch und das sollen wir auch nicht tun. Die Bibel warnt uns davor, das zu tun. Aber wir haben in Christus die Konstante, also Gott in seinen Attributen, dass er allmächtig ist, allwissend, allliebend, gleichbleibend, also unveränderbar ist. Das ist seine Natur, das ist Gottes Herz. Und das ist Gottes Herz und Geist und Verstand und Seele. Die Person Gottes ist in und durch Jesus Christus ausgedrückt. In seinem Wort. Wir nennen es die Bibel im Alten und Neuen Testament. Und lest mal durch, also geht mal rein in Maleachi. Und die anderen kleineren Propheten sind auch prima. Lest mal durch, da ist so vieles und wir lernen immer wieder, wie Gott gleichbleibend ist und uns hilft durch den Heiligen Geist in und durch sein Wort, dass wir in unserer persönlichen Beziehung zu Christus wachsen. Und er zeigt uns immer mehr und mehr, offenbart er uns dann, was er denn vorhat in unserem Leben, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm. Und das ist schon erstaunlich und das ist nur in der Bibel so, das ist irgendwie kein magischer Trick oder irgendwie irgendwas von Menschen geschaffen. Es ist wirklich Gottes Hand. Gott hat durch die Menschen, die die Bibel zusammengestellt haben, weitergegeben haben, durch Gesang im Alten Testament und dann wurde das niedergeschrieben und auch im Neuen Testament sich offenbart, uns offenbart. Und somit bleibt Gott gleich. Und das ist das Entscheidende. Dass wir in und durch Jesus Christus unseren Anker haben, zu allen Zeiten. Und egal was passiert, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und das macht uns Mut. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass du gleich bleibst, dass du gleich bleiben bist. Du bist unser Herrgott, Gott im Fleische, Gott ist Mensch geworden. Und jedes Wort in der Bibel ist wahr. Und all deine, jedes Versprechen, was du gegeben hast, hast du auch gehalten. Die einzigen, die noch ausstehen, ist das letzte Versprechen, dass du wiederkommst. Nicht nur, dass du gesagt hast, dass du wieder auferstehen wirst nach 3 Tagen und dass es auch so passiert ist, sondern dass du wiederkehrst, das zweite Mal und das letzte Mal, am jüngsten Tag, wenn du dann wiederkehrst, wir können dir vertrauen. Und wir danken dir für dein Wort und dass du so bist, wie du bist und gleichbleibend bist und uns hilfst, nicht nur zu schwierigen Zeiten, aber zu allen Zeiten. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.